warten auf den Herrn, wir warten auf den Herrn. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, wir warten auf den Herrn, wir warten auf den Herrn. Treu und weh.